Eine Sonnenfinsternis und man wünscht sich doch auf Erden schon ein kleines Paradies. Ja, ja, die Liebe ist dazu erfunden, dass sie uns glücklich macht bei Tag und Nacht. Tag und Nacht.